Ziehe nicht mit zum heiligen Kampf und schlägt das Schwert euch scharten. Und schwelt um euch der Pulverdampf, wir müssen schweigend warten. Uns verbissen ist das Schwert, das aufblitzt euch zu töten. Und dass wir fern am Heimatwert für eure Heimkehr beten. Aus dem Heimatnest des Krieges Fackelbrände. Uns aber halten Klammern fest, der Kinder schwache Hände. Auch uns trifft bis ins Herz das Schwert, das auflässt euch zu töten. Denn bis wir fern am Heimatort für eure Heimkehr beten. Vater und Mutter sein, dem Vaterlosen Kleinen. Und ist das Herz uns schwer wie Stein, die Nacht nur sieht uns weinen. Auch uns trifft bis ins Herz das Schwert, das aufblitzt euch zu töten. Bis wir fern am Heimatherd für eure Heimkehr beten. Ist lang und ihr seid fern, befreien sich die Stunden. Vielleicht träumt schon der Abendstern sein Licht in eure Wunde. Auch uns trifft bis ins Herz das Schwert, das aufblitzt euch zu töten, bis wir fern am Heimatort für eure Heimkehr beten.